Das Niederdeutsche Hörspiel. Ein Podcast von Radio Bremen und dem NDR. Die Arme hoch, die Ohren festgeschlossen. Alt marschiert und wir marschieren mit. Und wer nicht mitmarschiert, wird auch schon mal erschossen. Die anderen bleiben im ruhig festen Schritt. Und wer nicht mitmarschiert, wird auch schon mal erschossen. Die anderen bleiben im ruhig festen Schritt. Die Jugend marschiert mit fröhlichem, mit frohem Gesang bei Sonne, bei Sonnenschein und Regen. Gold. Die Jugend marschiert in singendem, sieghaftem Drang, in sieghaftem Drang dem großen Ziel entgegen. Eitler! Ach ja, wenn man den heilen könnte, Herr Polizei. Die Papiere. Die Papiere. Aber gerne doch. Wir stürmen die Welt, nichts hemmt unser Schritt. Wer jung sich noch fühlt, zieht freudig mit. Die Jugend marschiert, kein Pfad ist zu steil. Dem Sieg entgegen. Hurra, Sieg, Heil! Wär dat Gold, Mutti? Dat wär richtig Gold, Oke. Du bist die Beste. Altona, Negenschein 134, Ordnung. Niederdeutsches Hörspiel von Hans-Helge Ott. Hübsch ist das mit den Geranien. Ja. Die sind gut anwussen. Sieht freundlich ut, nicht? Das hätt sie auch verdient. Hättest du Gold mogt, Beke? An Blom hätt sie sich immer so freit. Das stimmt. Wo ans geitert irgends mit Jette? Hätt sie sich bilütten an der Arbeit wend? Sie mogt sich nicht schlecht. Gold. Naja, sie ist nicht Mutter Henke. Nimm's es so, als Mutter Henke wär. Nee. Schön. Dat wir erhahn. Ja. Weißt du noch, wo Anse die damals ut Kaschott ut haut hätt? Hätt den Polizeidirektor so richtig auf dem Pott set. Und Dobi hätt se bewert für Angst. Se wär einmalig. Ja. Ja, dat wär se. Ich war immer an er denken. Ich auch. Sie sind immer noch traurig, nicht? Ich? Wegen Mutter Henke? Ach so, natürlich, ja. Oder ist doch anders noch was? Nee. Nee, nee. Nee? Idioten gibt das jemals. Was denn für Idioten? Die wüllt ihn bloß ärgern. Da dürf ihn nicht so ernst nehmen. Die schrieb Breven und set er Norm doch nicht inne, wie sie bang sind, düsse Morslöcker. Und wat schrieb der? Unwetenkram. Als Polizist hebt sie ihn jümmers im Blick. Ja? Sie haben mich rufen lassen, Herr Polizeidirektor. Kennt man. Ja, kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz. Danke. Tja, also... Wie Sie wissen, steht meine Pensionierung direkt bevor. Ja, ich weiß, Herr Polizeidirektor. Das tut mir sehr leid. Ich meine, für Sie freut es mich natürlich. Ach, ich bin mir selbst nicht ganz sicher, ob ich mich freuen soll, aber egal. Kentner, weshalb ich Sie hergebeten habe, Ihnen ist ja wohl auch aufgefallen, dass sich in letzter Zeit einige Veränderungen ergeben haben, nicht wahr? Ja. Insbesondere was die Organisationsstruktur der Polizei angeht, kommt da einiges auf Sie alle zu. Was ich Ihnen jetzt sage, müssen Sie nicht unbedingt an die große Glocke hängen, ja? Natürlich. Also, wie ich erfahren habe, ist es sehr wahrscheinlich, dass in Zukunft die Polizei, besonders die Kripo und die Gestapo, mit der SS enger zusammenarbeiten sollen. Vielleicht sogar verschmelzen. Was für Sie bedeutet, dass sich da einige interessante Möglichkeiten ergeben würden. Zum Beispiel gäbe es für Sie die konkrete Möglichkeit, sich für die SS zu entscheiden und gleich als Untersturmführer einzutreten. Das würde für Sie eine, ich weiß es nicht aus dem Kopf wie hoch, aber auf jeden Fall eine finanzielle Verbesserung bedeuten. Also, das kommt jetzt ein bisschen... Warten Sie, Kentner. Man hat mich von Seiten der SS um Empfehlungen gebeten. Weiter nichts. Es würde dann auch bedeuten, dass Sie nach Neuengamme gingen. In das Lager? Ganz recht, nach Neuengamme. Wohlgemerkt, Sie blieben weiterhin Mitglied der Kripo, würden nur erstmal quasi ausgeliehen an das KZ. Ach so. Man wird gegebenenfalls dahin eingezogen, kann aber auch ablehnen. Sie verstehen? Ich möchte, dass Sie sich das überlegen. Die Frage ist, ob ich Sie empfehlen soll oder ob Sie dann noch unsicher sind und erstmal also abwarten wollen. Ach, sind Sie eigentlich religiös engagiert? Ich? Nee, also ich bin zwar evangelisch, aber... Verstehe. Also wenn Sie da nicht gebunden sind, das wäre den Herrn von der SS sehr recht, soweit ich verstanden habe. Tja, Sie wissen ja, Kentner, wie außerordentlich zufrieden ich mit Ihrer Arbeit immer gewesen bin. Vielen Dank, Herr Polizeidirektor. Also, ich will Ihnen da nicht im Weg stehen, wenn Sie sich verbessern können. Aber lassen Sie sich Zeit, Kentner. Das ist ja schon eine Entscheidung. Überlegen Sie sich das sehr gut. Halli, hallo. Och, Herr Kentner. Wo geht? Gut, Jette. Und die? Och, Mutja. Was habt sie denn da für ein Paket? Willst sie das nicht eben abstellen? Sieht ja swor ut. Ja, vielen Dank. Das ist nämlich für Beke und den Jung. Nanu, was ist das denn? Ist Beke denn nicht da? Augenblick. Beke? Ja? Komm mal eben her. Herr Kentner ist da. Was ist denn? Moin, Herr Kentner. Heidle, Onkel Peter. Moin, Oke. Na, denn sind ja all do, hm? Das ist gut. Was gibt das denn? Er hätte ein Paket für Jodobi. Ja, das ist nämlich so. Ich hef mir gedacht, in uns modernen Tiden, da dürf ihn ja nicht zurückblieben, hm? Die Technik, die geht ja wieder, nicht? Die blifft ja nicht storm. Und do hef ich mir gedacht... Was ist do denn bin? Oke. Recht hast du, Oke. Hier... Kannst das ja mal unpacken. Oh ja! Aber vorsichtig, Jung. Töfig, hölp die. Was ist das denn? Oh, Herr Kentner. Ja, was ist das denn? Ein Radio. Das ist ein Volksempfänger, Jette. Du kennst das all. Wart, Oke? Habe ich im Fenster sehen. Wie Jakobsohn. Ja, wie den Lampenlorden. Du habe ich das hier auch geköpft. Und für was buckt ihn dat? Da kann in die hele Welt mithören. Wat? Na los, wie probiert dat vor's mal ut? Au ja! Töf, erst muss der Apparat ja Strom haben. Hier, Beke, kannst du den Stecker mal eben in der Steckdose? Ja. Ich hör nix. Augenblick, dem muss erst warm waren. Der mag gar nix. Ja, gediegen. Ah! Oh, nee. Doll! Das ist und Frau Luna! Was? Das hab ich damals mit August sehen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. An unseren Hochzeitstag. Und das ist für uns? Natürlich. Ja, wo funktioniert das bloß? Mit wen jede? Ach so. Oh, Mensch, Herr Kentner. Gefällt dir das, Beke? Ach Mensch, kommt sie mal her. Oh, passt sie mal auf, Herr Kentner. Anders kriegt sie von mir auch noch ein. Moin. Hi Hitler, Frau Jensen. Na, wer da ob den Damm? Och, allang. Ich wär mal bloß knapp zwei doch nicht so gut weg. Paar völlig was Verkehrtes äten. Ach, na Gottlof. Haar Rindfleisch bin jöden köft. Koscher. Mag ich auch nicht weiter. Meint sie doch, hat er dann lecken? Kann ihn hier nicht weden. Und ihr Mann, hat er auch was? Hey, doch nicht. Den kannst du Dreck für senden. Die ist robust als ein Wildschwein. Was brugt sie denn, Frau Jensen? Ein Dos Fim. Ein Dos Fim. Ich muss nur nötig bei den Hand stehen, bi. Die Süder wär da gut. Da hab wie dat. Brugt sie anders noch was? Die Wuddeln seht gut gut. Ach, die sind okay, frisch. Hab wie hüt morgen rinkriegen. Gäft sie mir mal ein Bund, Beke. Gern. Dat grün af? Das nehme ich für Kenninken. Ist gut. Wo geht das den Lütten denn? So lütt ist der gar nicht mehr. Ja, Titit läuft ganz gar nicht so gau kieken. Wo mockt die sich denn in die Show? Ach, allerbest. Da kann ich nicht klagen. Ja, ist ein blitzchen Kerl, der Otto. Oke. Okay. Oh, okay. Natürlich. Ekonoms. Und sei, immer noch allein? Allein? Ich mein... Kein netten Kerl in Sicht? Nee, dat brug ich nicht, Frau Jensen. Ich hef hier ja min Familie. Naja, mut ja eck in Söhm weten. Ich mein bloß so, oh Mann. Den brug ich nicht. Ich mein ja auch bloß. Und dann sind sie jog all überdördig. Oder versehe ich mi dur? Ich bin zweiundördig, Frau Jensen, und ich hef kein Lust, mi dat jümmer wieder anzuhören, du schust man in den Kairorden. Ich komm trecht und mir fehlt da dann nix. Gott, ja, so heftig, dass ihr auch nicht meint. Deid mir leid, ich will nicht... Ist all gut. Ich hab bloß gedacht, wenn die Lütte Otto und Vater hat, das wär doch für wiss später für em nicht. Das ist doch so viel natürlicher, wenn hier mit dem Vater ob warst. Ist sünderlich als jung. Hey, ist nicht mehr Lütt und hey, heet Oke, nicht Otto. Kann ich anders noch was für sie tun? Vielen Dank, das wär't. Herr Levi! Ah, Jette. Menschenskinder, wo kein Pinsel sei denn Jude an Finster? Das deit ja kein Nombi. Die Ohrslöcker von der SA nehme ich an. So was hätte das früher nicht geben. Tja, was soll ich sagen? Nee, nee, nee. Aber guten Dach erstmal. Dach, Jette. Hätt sei doch eben ob ein Treckbüdelsbild. Ja, das wär ich. Ist so ein Stickenpferd. Hab ich gar nicht wusst, dass sie das könnt. Ja, so wie das hat mit mir Spiel nicht her. Man, wenn ich das nicht zumindest einmal an Dach do, dann fehlt mir was. Was brauchst du denn heute? Ich wohl gern, Tüfze, Beke hätt mir das abschreven. Lodi Mantit. Ja, ein Graham-Brot, schall ich holen. Ein Graham. Aber das kann doch nicht storn blieben. Ich hab den Maler all Bescheid geben. Die geht doch heute noch mit da mit Terpentin wie. Sie hebt ja der Roh weg, Herr Levi. Ich wär auch all bei der Polizei. Wenn ich ein von dey bei der Hammelbein krieg, der wart sich umkicken, da kann ich dir sagen. Mit mir mag der sowas nicht. Hebt sie denn irgends kein Bang? Bang? Ich? Wieso? Naja, nu, dey wart ja jümmers Leger, diese Baggerluten. Das ist doch nicht mehr normal. Also wenn ich seh wär... Mir passiert nix, Jette. Das ist doch bloß ein Spöke, anders nix. Meint sie? Mein Großvater hätt hier all den Laden hat. Und ich hef in Weltkrieg dat EK1 kriegen. Ist dat nix? Wat? Isan Krüz, erster Klasse. Oh. Wat sind da ein paar Jungsche, die de Horber stickt? Mensch, Herr Levi, se hebt over Mut. Ihn dürft den Kopf nicht in Sand stecken, Jette. Dat ist dat A und O. Den Kopf nicht in Sand stecken. Du hebt sie am Ende wohl recht. Du hast doch wat, Beke. Ich? Was soll ich denn haben? Weht auch nicht. Du kommst mir jechens wo vergrätzt für. Vergrätzt? Oder trurig. Ich weht auch nicht. Naja. Geht mir ja auch nix an. Mensch, Dern, da ist doch was. Ach, das ist Frau Jensen. Ja? Was ist mit dir? Ich mach das nicht hebben. Und das ist ja auch nicht bloß sei. Was denn, Beke? Ach, jemand de dösige Gesabbel. Du schust man heiraten, du bist ja all überdördig, der Jungbruck noch ein Vater. Der Jung hat doch ein Vater. Was? Ja, nicht diesen Heringsbaron Rickmar Jakobsen, diesen Schiedkerl, die sind dens, deren Gewalt andeit und der dann unten Hus jocht. Ich mein, Oke, denn sie dort schauten habt, was ich nur sehen, kranke Mutter in Hamburg wohl. Oke Fisser, die wär'n Kerl. Sie habt ihn doch gar nicht kennt. Wenn du am Leif hast, dann Mutter ihn fein Kerl wär's sehen. Sei sind nett. Und wenn die Lüt nur recht habt? Mit wat? Dat Oke allein ist. Oke ist doch nicht allein. Aber er hätt keinen Vater. Dafür hätte die beste Mutter von der Welt. Danke. Und denn wär auch Mutter Henke jünger für ihn da. Gäf dat ein beter Oma als Mutter Henke? Nee, worafft ich nicht. Süß wohl. Aber ein Vater ist ja doch noch was anders, oder? Naja, ich mein, ich weet, das ist vielleicht nicht das Sülwige, aber am Ende hätte ja auch noch mich. Ja? Heil Hitler und recht schönen guten Tag, gnädige Frau. Was will sie denn? Ich suche ordentliche, gediegene und saubere Haushalte, die Seife benötigen, ja? Seip? Ganz genau, aber nicht irgendeine Seife, sondern die beste. Aber zeig denn, die allerbeste Seife von der ganzen Welt. Und dann auch noch zum Sonderpreis. Passen Sie auf, das haben Sie noch nie gesehen. Kicken Sie mal, Drehstücke, wa? Für 50 Penny. Da sind Sie platt, das verstehe ich auch. Das haut eh nur um, oder? Und was loben Sie, was die mit Ihrer Haut macht? Das lobt Ihr Mann doch, er geht fremd, wenn er ihn berührt. Ja, denn eben nicht. Denn muss er eben fremd gehen. Heil Hitler und recht schönen guten Tag wünsche ich. Du, Fiete. Mhm. Hätte Odi das auch gefragt? Was denn? Mit der SS. Ach so, ja. Die auch? Natürlich. Du, das wäre eine Chance. Just das, wo ich ob Töft helfe. Ja. Musst du dir mal vorstellen. Du unterschreibst einfach und dann bist du Untersturmführer. Ja, ja. Willst du all, was das utmogt? Was das utmogt? In Geld, mein ich. Da kriegst du doch auch mehr Geld. Ja, und Uniform. Ja, so ein schickes Watte. Du, der kommt groß Route SS, das sag ich dir. Ja, hab ich auch gehört. Die Führer hätte es abgelöten dick nach den Röhmputsch. Die tut er nicht mehr. Kann ich verstehen. Ja, ja. Ich habe so nicht kapiert, dass er sich mit den warmen Bruder in Lorten hat. Warmen Bruder? Die Röhm. Die wäre doch von Anna Över. Das kunst doch 3 Meilen Tagen den Wind rüben. So. Du, habe ich nie nicht über Nordacht. Hm. Das mit der SS, ne? Das schust du die man auch überlegen. Du liegt die Zukunft. Das bedeutet Sicherheit. Ach, willst du. Ja, was? Brauchst du keine Sicherheit? Siegfried? Hey, Siegfried! Lief doch mal stehen, Mensch! Was rennst du denn weg? Ach, Fiete! Was bist du denn weglopen? Ich. Menschenskinder, was hast du denn muckt? Ach, das ist halb so wild. Kleiner Zusammenstoß mit Blechschaden. Du siehst ja gräsig, Ud. Was wäre denn los? Hast du ein Klopperei hat? Könnte man sagen, gewissermaßen. Nu, lot dit doch mal ankicken. Da gibt es nicht zu kicken. Dit macht doch keine Freude nicht. Komm mal her. Ich geb dir erstmal ein Bär, Ud. Weiß nicht. Wo nehmen es denn die Dreiorgel? Dit ist auch so eine Geschichte. Time-Models Full-Mac. Und Drehvorzugs. Drehmoll-Vorzugs-Mac. So, und nun das Gröntüch. Was ist mit Sellerie? Häpfi. Dreh. Nee, fair. Aber schön, ne? Ja, kannst du haben, Jette. Man, so schön hast du so denn nicht. Kick er mal nipp an. Der sieht mir doch lieg, oder nicht? Ja, das hast du aber sehr. Ah, na ja, der tiet's da ja nicht still. Ach, was? Wir sind immer noch so Pügers mit 20. Ja, ja. Und der Mord ist und Käse. Und dennoch dein Kilo Kartoffeln. Du sag mal, wo du der Chor alleine huschen? Du, wieso nicht? Hör, anders mag doch mehr als der Herr Kentner. Der kann just nicht, der hat Dienst. Na, übernehmen die mal nicht. Die beiden sind doch noch immer noch als mit 20 hinter Grieken. Auch wieder vor. Du sag mal, ihr habt doch einen Lütten Jung zu Hus, ne? Ja, okay. Wo old ist der Engel? Wart Viertein. So, Viertein. Wieso? Mögt sie Mutter sich doch kein Sorgen? Was für Sorgen? Ja, dann ist sie ja bald kein Kind mehr. Ne? Ja, hey, kommt Norsten in der HJ, freut sich all. Ich mein, das ist Herr Kentner, ne? Mögt sie sich kein Gedanken, dass er am Ende ein schlecht Fürbild ist für ihn? Ein schlecht Fürbild? Herr Kentner? Und das Ölle, muss ich sagen, du wart ihn doch erst ton Mann. Mit Pferdein. Und wenn der Jung den meist elgen Dach so eng mit so einem Urning ist? Mit wat? Kennst du nicht? Urning? Naja, das sind diese Kerls, die leben mit einem anderen Mann als mit einem Frau. Was ist das? Herr Kentner? Wo ans kümmst du denn auf so wat? Oh, weiß nicht, was ey. Ach so. Hey, wär ich ja wohl nie nicht verheiratet. Und ist hier mal allein. Und nimm's weht, weil er in sein Freetit mucken kann. Aber der Herr Kentner doch nicht. Das ist so ein freundlichen Mann. Ja. Und den kann er sich so hundertprozentig verlauten. Jümmer, ehrlich und grotut. Nee, wirklich, hinack. Ich will ja gar nichts sagen. Für den Herrn Kentner, da lech ich mir Hand in Führ. Das ist nicht so ein. Zwei Mon Ferien. Was snackst du denn da von Appeltwatschen Kram? Na, auf Staatskosten. Verstehst du das nicht? Du bist in Knast, Wayne. Nun kannst du dir nicht mehr mit mir sehen lassen. Sabbel nicht so'n Schied, Siegfried. Was hast du denn da? Ein Lied gesungen, Heik. Ein Lied? Was denn für ein Lied? Das Schönste, was es gibt, das Torst-Wessel-Lied. Und dafür habt ihr die inspart? Naja, ich hab den Text ein bisschen verbessert, fand ich. Ach so. Man, für sowas stickt die doch kein Gericht in Kaschott, oder? Nein, Gericht, ihr habt ihr doch nicht. Man hat mir Eva nach Kolafu eingeladen. Was ist das nur, Wetter? Konzentrationslager Fuhlsbüttel. Verdammten Shit. Und was ist mit den Tänen? Bin ich in Knüppel gelaufen. Na, Prost, Maltit. Und den Dreiorgel? Bisschen Schwund ist immer. Was kann ich denn nur für die tun, sag mal? Nichts. Ich danke dir, mein Lieber. Wann kommst du denn nur Chlor? Ich hab da so einen blühenden Seifenhandel eröffnet. Von Dörr zu Dörr. Genau. Und auf dem Fischmarkt brauchen sie auch immer mal wen zum Schleppen. Und den kenne ich ja auch eine Menge Leute. Und ob die kannst du auch verlauten? Na, das werde ich ja den sehen, wa? Herr Levi? Herr Levi! Das können Sie sich sporen. Der ist weg. Weg? Ja. Sieht er gestern. Warum das denn? Mit ich doch nicht. Reisenlüt soll er nicht abholen. Oh, was den verreist doch nicht einfach so. Was ist denn mit Sie in Laden? Wenn Sie doch was haben wollt. Ich hab gehört, die Inrichtung wird verköpft. Verköpft? Den kümmt er gar nicht wetter? Schien so. Wo nehm ist er denn hin? Weiß ich nicht. Aber das versteh ich nicht. Er hätt ja gar nichts gesagt. Für ein paar doch hätt ich hier doch noch Brot köft. Tja, müsste sich nur einen anderen Bäcker söken. Und den geht er einfach weg. Hüdigendorf ist gar nichts mehr für ewig. Herr Kentner. Oh, Herr Polizeidirektor. Das freut mich, Sie zu sehen. Mich auch, Herr Polizeidirektor. Das war mal, Herr Kentner. Ab jetzt nur noch Strahler. Der Polizeidirektor ist vorbei. Ja, natürlich. Und wie geht es Ihnen jetzt, wo Sie in Pension sind? Bestens. Wirklich. Hätte gar nicht gedacht, wie leicht man auf Dienstanweisungen, Konferenzen und den Heelen-Sheet verzichten kann. Sie sehen auch ordentlich vergnügt aus, wenn Sie erlauben, Herr Schrader. Die Kurve haben Sie gerade noch gekriegt. Geht mir noch nicht so richtig über die Lippen. Verreist? Ja, stell dir vor. Wo nehm ist er denn hin? Das wird ja nüms. Ist das nicht gediegen? Für ein paar Dorf habe ich doch noch inköft und nun steigt sie in Lordenton verkauf. Ist der Lütte Disch noch da? Was für ein Disch? Na, der Lütte. Wenn ein Rinn kommt, dann kriegst du, ob der Rechte sieht. Weiß ich nicht. Was wollt du da denn mit? Der kann hier nur rinpassen. Da kann, wie du wusst, Maschinen robstellen. Der ist voll wiss nicht dür, wenn er dazu hielt, habe ich zu kommen. Woher wohl ob los ist? Vielleicht Palästina? Meinst du? Und wo kriegt wie nur uns Rundstücken her? Wart ja wohl auch noch Deutsche Bäckers geben. Herr Levi ist doch ein Deutschen. Wie geht es eigentlich dem jungen Mädchen? Wie hieß sie doch? Meinen Sie Beke? Ja, das kann sein. Beke. Sehen Sie sie noch manchmal? Focken. Meist elgehen Dach. Aber Sie sind nicht... Nee. Gottes Willen. Ich bin ja dördiger Öller. Sie hätten nur den Ohlen Laden von Froh Henke übernommen. Ach, das ist ja... Und wie geht es dir? Ich meine... Nee. Sie ist leider tot. Och. Für Dremondal. Och, das ist ja traurig. Ich weiß noch, wie sie damals bei mir war. Nicht abzuschütteln. Sie wollte unbedingt ihre Nichte aus dem Gewahrsam zu sich holen. Stimmt. So wär dat. Man, ehrlich secht... Sie war gar nicht ihre Nichte, das weiß ich längst. Aber war ja offenbar die richtige Entscheidung. Besser, als sie in der Zelle zu lassen. Ganz bestimmt. Sie hat damals auf der Straße gesessen, oder? Ja. Sie hebt er auf dem Markt besorgen mang de Drangton von. Oh, das hätte übel ausgehen können. Aber sie wär kein schlechter Dern. Na, das glaube ich, Herr Kinder. Sie wär in Dänsten, man er Herrschaft, ha er Rutsmäden. Ach. Will er Däns her eher ein Kind mogt ha? Nee. Und so wat güng ja nicht, wie ein Direktor Rickmar Jakobsen. Da müsse er eben weg. Ach, der war das. Ja, der wär dat. Naja, der ist ja nun auch nicht mehr. Nee? Das Herz, glaube ich. Vor 2 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Hätten Sie gedacht, dass er eins hatte? Wär meist nicht zum Magen. Herr Kentner, ich darf Sie nicht vom Dienst abhalten. Das ist all in Ordnung. Ihn muss ja hier auf den Park aufpassen. Sie haben immer das Herz auf dem rechten Fleck, Herr Kentner. Das hat mir schon immer gefallen. Vielen Dank, Herr Polizeidirektor. Schrader, Herr Kentner. Einfach Schrader. Ach Gott, ja, das deit mir leid. Polizeidirektor ist jetzt der Herr Sturmbannführer. Ja. Na egal. Hätt mich wirklich freit, Herr Kentner. Mir auch, Herr Schrader. Und besonders hat mich gefreut, dass Sie in Zivil sind. Wenn Sie mich fragen, schwarz steht Ihnen auch nicht. Sind die nicht süß? Wo schön ordentlich den ein Reich Gott, Aste Lüttensoldat. Dor, das ist Oke. Dor, ich sehe ihn. Oke! Den Lütte Schieter. Oh, nur ist Herr Almers Brot. Dor marschiert uns Zukunft. Alwetter, das trifft doch wohl nicht, wo er sie... Wie hast du meinen Füller sehen? Was? Was du mein... Was hast du denn? Du bist ja hell witschen. Ich... Ich helfe. Er ist wohl ein Geist sehen. Was ist das denn für ein Brief? Der Brief, das ist nicht. Gib mal her. Nee, Lautmann, gib ihm wieder her. Was ist das? Das ist bloß hier so ein Idiot. Sieh dich vor, wir haben dich im Auge. Schweine wie du, Adepten des Juden Magnus Hirschfeld, haben keinen Platz im Polizeidienst und gehören ausgerottet. Mit Urningen wie dir machen wir kurzen Prozess. Es wird Zeit, dass endlich wieder Zucht und Ordnung in unserem Vaterland herrscht. Also. Herrschen. Hä? Zucht und Ordnung. Das sind zwei. Herrschen, nicht herrscht. Wenn die Alf und Ordnung schrift. Die Mut verrückt ziehen. Natürlich. Hast du in Ordnung, kein düssen Dreck schreiben hat? Mhm. Dann gibt das bloß da ein. Du gibst den Brief den Sturmbahnführer und die Sette und Kollegen ob an. Hm. Weht nicht. Woans wart ihr das abnehmen? Wie kennt ihr mich ja noch nicht so? Na und? Da musst du doch kein Bang für haben. Kein Glück, denn dass du andersrum bist. Mutti, mein Büchs rutscht egal weg. Wie's mal her? Schuld wie du dort recht bei der Anmucken? Du hörst ja Niggermusik. Okay. Das ist doch kein Niggermusik, das kommt aus Berlin. Horst hat sich, das ist Nigger jetzt. Und der ist undütsch. Dann kann Horst dir auch Drachtbänner an den Bück smucken, wenn hey so pleatsch ist. Ich will gar kein Drachtbänner. Ich bin doch kein Kind mehr. Ein Gürtel ist Schnieke. Ich kann sie dir auch beten, wat enger mucken. Kann ich nicht lieber ein Gürtel haben? Na, füllt wie mal sehen, wat sie mucken wird. Danke, Mutti. Das lüt es los, Ohr. Ernst? Mhm. Ist das Verhör alle unterschrieben, Loden? Denkst du denn? Hat alles in Ordnung. Gut, dann gebe ich das wieder. Ist alles erledigt. Aha, danke. Du, hörst mal eben Moment? Was ist denn? Du ist in Warnung, Frivon. Was? Königstraut, Grot und nicht Dür. Denn wollt du umträgen? Ich doch nicht. Ich hab an die gedacht. Wo du dich mal rot Udin lock? Ich? Ja. Königsdort? Ja. Und das schall nicht düer sehen? Geh doch mal rum und kick die dat an. Ich mein, dat wär wat für die. Meinst du? Nummer 54. Wie Rubinstein. Königsdort? Dort mag wat her. Dort kunst du die mit sehen, Lorden. Die im Fenster wollen Sie. Würde ich mir gerne mal ankicken. Warum nicht? Da haben wir es. Habe ich gerade reingekriegt. Darf ich die mal in die Hand nehmen? Na, selbstverständlich. Das ist ja nicht mal so schlecht. Können Sie spielen? Nee, noch nicht. Leider. Es ist nicht ganz leicht. Naja, was ist schon leicht, wa? was soll sie denn kosten? Sie fühlt sich wohl bei Ihnen. Ja. Wir werden uns schon einigen. Donnerschlag. Der ist aber stiefnackig, der Morslock. Was? Hier, wird da so ein Brief für die. Krieg die nicht ab. Für mich? Druckbuchstaufen. Kannst nichts an den Sturmbahnführer wiedergeben. Gib mal her. Ah, Herr Kentner, moin. Moin, Beke. Alles auf Schick? Jojo. Was kann ich denn für Sie tun? Nix. Ja, ich wollte bloß mal so... Bloß ein bisschen snacken? Ja. Warum denn nicht? Wo geht Sie das denn? Mi. Oh, mir geht das gut. Ha. Und? Habt Sie all was für? Hüt offen? Ja. Das heißt, nee, ich mein, ich wüsst all was. So? Was denn? Ja, da gibt dat einen Film in Kino. Die schall ganz gut sehen, hab ich gehört. So ein Flegel, heet die, mit Heinz Rühmann. Oh, Heinz Rühmann, den seh ich ja to gern. Ja, nicht? Ich auch. Der ist immer so vergnügt. Das stimmt. Und das soll auch einen hell vergnügten Film sehen. Ach, schön. So was brugt denn auch denn und wenn? Und da willst sie denn auch bloß, heute Abend? Das ist gut. Ja. Ma, weht nicht. Warum denn nicht? Kommt sie mal auf andere Gedanken? Ja. Aber so allein, das ist denn ja auch nix. Und ach, daran sind ihn dann wieder allein für sein Glas Bier. Och. Na ja, aber jemand zu Hus sitzen, das ist doch auch nix. Stimmt. Aber für eine junge Frau ist das doch auch nix, so jemand zu Hus zu sitzen. Ich helf ja den Lütten. Jette, pass doch ab. Hast du nicht vielleicht Lust mitzukommen? Ich betol das auch. Das möt sie nicht, Herr Kentner. Aber sehen muss ich den Film wohl auch. Also, wenn sie meint, dann komm ich mit. Wirklich? Ja, gern. Das ist ja... Die ist ja auch mit Heinz Rühmann. Das tue ja nicht. Oh, also der Heinz Rühmann, der ist ja sowas von... Der ist gut, nicht? Oh, der ist so jungshaftig. Als Erich, als Hans wäre ja mehr so ein vornehm Herr. Boah, Hans, der das Bild hätte so die beiden Mannslüte wirklich getiet. Das ist ein großartiger Schauspieler. Spielt die zwei Brüders. Wo der das wohl mogt habt? Was? Und N, das dort ja doch blankenander auf der Bühne. Wo gehen? Wo gehen? Die beiden Brüders, Hans und Erich, tode glick getiet. Das wär wiss ein anderen. Der ein wär der Rühmann und der anderen wär ein anderen Schauspieler. Meint sie? Das wär ihn doch sehen. Nee, der hat da so Tricks. Ach so? Natürlich. Aber das hätte doch Spaß gemacht, oder? Oh ja, das hätte Spaß gemacht. Ich hätte allang nicht mehr so lachen müssen. Ja, bitte. Wer sagt das denn? Mühsam nätzig das Eichhörnchen. Ob, muck nicht so ein Lahm, den Norwas. Mann, oh Mann, das ist ja aber was. Oh, so was habe ich noch nie nicht sehen. Das ist vielleicht groß. Und der Stock kickt sie wohl. Dem wird wirklich Geld haben. Wieso sind der irgends utrocken? Weiß nicht. Und können sie sich das denn leisten? Ja, wundert mich auch. Aber so teuer ist das gar nicht. So ein Palast für ihn allein. Oh, hier geht das ja noch wieder. Wofür kommen sind das eigens? Fair, habt ihr's echt. Oh, hier ist der Kök. Kickt sie sich das bloß an. Du kriegst die Tür nicht mehr. Du kann ich ja gar nicht mit umgehen. Das kann ich sie wiesen. Der Herd ist das modernste, was das gibt. Oh, Mutti, das ist schön hier. Da hast du recht mit Oke. Das gefällt dir, wat? Und wie? Und die Beke? Gefällt dir das auch? Beke! Beke, ich bin. Muck bitte mal ab. Herr Kentner, so laut, was ist denn? Kann ich drin kommen? Im Düsse Tietz, ihr habt ja was getrunken. Das ging nicht anders. Laut mir rein, Beke. Bitte. Ich muss die nötig was fragen. Sie sind hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss vor dem Standesbeamten den Bund der Ehe zu schließen. Ja. Ja. Wollen Sie einander lieben und achten und einander die Treue halten alle Tage Ihres Lebens? Ja. Ja. So schließen Sie jetzt vor den anwesenden Zeugen den Bund der Ehe, indem Sie das vorgeschriebene Vermählungswort sprechen. Beke Haxen. Friedrich Wilhelm Kentner. Ich nehme dich an als meine Frau. Mein Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, In Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Kommt, wir trinken Schluck Wein. Ich weiß nicht, ich muss ja noch einen Dienst. Och, Herr Kentner, sie war doch nicht. Du habe ich die Buddel all open. Naja, meinetwegen. Traf ich auch? Die Lütte Kick in die Welt. Nee, da bist du noch zu jung für Oke. Oh, ich bin noch all in der HJ. Gäfe man Lühe Lütten. Ich weiß nicht, Fiete. Blutzentruppen, Manto. Wenn du meinst. Danke, Onkel Fiete. Oke. Ach ja, ich will sagen... Onkel Fiete, hast du jemals gesagt, Oke? Von mir aus kannst du mir nehmen, hast du wollt. Aber... Lode Mantit. Prost. Prost, die beiden. Ob ein schönes, langes Leben. Danke, Jette. Ernst? Das freut mich aber. Bin ich mal wieder zu laut? Herr Nörke. Töft sie, sie mit Okenglas haben, Herr Nörke. Mensch. Das ist hier ein Palast hier. Jo. Danke, Bicke. Ich löf, wie bog den Augen um Betenmöbelmann, wat? Dat kümmt in all mit der Tiet. Mein Glückwunsch, Herr Untersturmführer ins B. So weit ist das noch nicht, Ernste. Ich dank dir. Nur aber los, sie tüddeln duven. Nu will die Führer auf Augenbach Kinders von jo haben. Prost! Huh, du hast ja noch ein. Das ist ja nett. Siegfried! Ui, darf man denn eintreten in die vornehme Höhle? Siegfried, ich freue mich, dass du da bist. Ja, das ist doch selbstverständlich, ist es doch. Siegfried, ist auch wenn ein Moritato bi? Nee, ein Lied. Das halt dabei. Ein Lied? Wo schön. Wo ist denn ihr Leierkassen? Lange Geschichte. Heute halt nur die kleine Schwester dabei. Also... Aufgepasst, Herrschaften. Das Geld war damals nicht mehr wert. Alles lief komplett verkehrt. Streit jappet und Jazzmusik in die olle Republik. Jeder machte, wie er wollte. Egal, ob ihm der Deibel holte. Wo kommen wir denn da bitte hin? Erst Ordnung macht den Sinn. Die Welt wird jetzt umgebaut, denn ist es manchmal bis laut. Gewitter gibt's und Blitzer, wir ziehen uns die Mütze bis über unsere Bedenohren. Da draußen haben wir nichts verloren. Wir ziehen uns lieber mal zurück in unser kleines Glück. Wir sind ja doch wohl noch gescheit, wenn draußen kräftig stürmt und schneit. Denn ist es doch der Allerbeste, man sitzt im warmen Nest. Und die, die noch alleine sind, freuen sich mit Mann und Frau und Kind. Die kriegen das gut hin, denn Ordnung, Ordnung, Ordnung ist der Sinn. Ich wünsche alles Gute für die Zukunft. Na, was ist? Gibt denn von da auch kein Moral noch dem Moritat? Nee, tut mir leid, Freunde. Moral gibt es heute nicht. Altona, Negenschein 134, Ordnung. Niederdeutsches Hörspiel von Hans-Helge Ott. Die Rollen und ihre Darsteller: Friedrich Wilhelm Kentner, Oskar Ketelhut, Siegfried, Peter Kämpfe, Beke Haxen, Nele Larsen, Oke, Erich Graudus, Kriminaldirektor Michael Prelle, Jette, Beate Kjupel, Frau Jensen, Gesa Retzlaff, Bäcker Levi, Till Huster, Nachbarin von Levi, Birte Kretschmer, Ernst Nörke, Frank Jordan, Bauer Rieken, Jasper Vogt, Trödler, Konstantin Graudus. In weiteren Rollen Benjamin Uzerath und Gerlind Rosenbusch. Komposition Bernd Keul. Akkordeon Jan Christoph. Technische Realisation Felix Rieck. Regieassistenz Leo Schenkel. Regie Hans-Helge Ott. Produktion Radio Bremen und Norddeutscher Rundfunk 2025. Redaktion Ilka Bartels.